brauch dich alle Zeit in Freud und Schmerz. Denn ohne dich bleibt mir und übt das Herz. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesu, ja, ich brauch dich. Ich komm zu dir, mein Heiland, oh, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit.